Menschen schlendern durch den Tag. Planlos, was es heute geben mag. Was ist falsch, gibt es richtig? Zeit scheint unwichtig. Mein Blick schweift übern Strand. Touris haben Sonnenbrand. Sie schwarze Krebse kriechen im seichten Wasser durch Scharnischen. Jeder geht so seinen Weg. Meiner führt zum alten Steg. Wolken ziehen über mich her, die Füße baumeln im Meer. So langsam löse ich ein, es ist so schön, so frei zu sein. Brasil, oh gosto do Brasil, o cheiro do Brasil, o sabor do Brasil. Wow, wow, wow, Brasil, o gosto do Brasil, o cheiro do Brasil. Tem muita saudade de esta saudade. Gewalt, Angst, Drogen, Straßenstrich, verhältnisarm und reich verlor Gleichgewicht. Meine Kinder, gib mir Geld, reiches Bleichgesicht. Doch um jedem was zu geben, dafür reicht es nicht. Scheuklappen ignorieren, es bringt doch Leid in dich. Wie kann man wirklich helfen? Ich weiß es nicht. Spür den Wind der Freiheit auf meiner Haut. Hab bis zum Horizont geschaut. Kann Vergangenes erkennen. Lebensspuren auf verfallenen Wänden. Bäume, Pflanzen, Früchte, einfach unbeschreiblich. Die Vollkommenheit der Erde zeigt sich. Genieß das warme Klima, keine Frage. Speicher es für Regentage, dass ich die Sonne in mir trage. Die Stimmung zum Erinnern habe. Auch wenn's auf Urlaubsfotos nicht den Schein hat. Irgendwann vermisst man seine Heimat. Das muss man auch in solchen Stücken schreiben. So schön sie ist, ich könnte nicht ewig bleiben. Ich könnte nicht ewig bleiben. Brasil, o gosto do Brasil, o cheiro do Brasil, o sabor do Brasil, o wow, wow, wow, Brasil. Ahora estamos voltando aqui para a Alemanha. Vamos a fazer mais uma música. Langsam werden wir auch warm hier oben.